Als aber das Königtum Rehabims befestigt und er zu Macht gelangt war, fiel er samt dem ganzen Israel vom Gesetze Jahwes ab. Aber im fünften Jahre der Regierung Rehabims rückte Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem an, weil sie treulos wider Jahwe gehandelt hatten, mit 1200 Wagen und 60.000 Reitern. Und zahllos war das Kriegsvolk, das mit ihm aus Ägypten kam, Libyer, Suchiter und Äthiopier. Er eroberte die judäischen Festungen und gelangte bis vor Jerusalem. Es kam aber der Prophet Semaja zu Rehabeam und den Obersten Judas, die sich aus Furcht vor Sisak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sprach zu ihnen: So spricht Jahwe, ihr habt mich verlassen, so überlasse ich euch nun auch der Gewalt Sisaks. Da demütigten sich die Obersten Judas und der König und sprachen: Jahwe ist im Recht. Als aber Jahwe wahrnahm, dass sie sich gedemütigt hatten, erging das Wort Jahwes an Semaja also: Sie haben sich gedemütigt, ich will sie daher nicht zugrunde richten, sondern will ihnen ein wenig Errettung widerfahren lassen, dass sich mein Grimm nicht durch Sisak über Jerusalem ergießen soll. Doch sollen sie ihm untertan werden, dass sie den Unterschied kennenlernen zwischen meinem Dienst und dem Dienst heidnischer Könige. So rückte denn Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem an und nahm die Schätze des Tempels Jahwes und die Schätze des königlichen Palastes, samt und sonders nahm er's, und er nahm auch die goldenen Schilde, die Salomo hatte anfertigen lassen. An ihrer Stadt aber ließ der König Rehabeam erne Schilde anfertigen und übergab sie der Obhut der Obersten der Trabanten, die am Eingange des königlichen Palastes die Wache hatten. Und jedes Mal, wenn sich der König in den Tempel Jahwes begab, kamen die Trabanten, um sie zu tragen, und brachten sie dann zurück in das Wachzimmer der Trabanten. Weil er sich aber demütigte, ließ der Zorn Jahwes von ihm ab, ohne ihn gänzlich zugrunde zu richten, es war ja auch an Juda noch etwas Gutes. Und so befestigte sich der König Rehabeam in Jerusalem und regierte weiter, denn 41 Jahre war Rehabeam alt, als er König ward, und 17 Jahre regierte er zu Jerusalem, der Stadt, die Jahwe aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Seine Mutter aber hieß Nama, die Ammoniterin. Und er handelte übel, denn hatte seinen Sinn nicht darauf gerichtet, Jahwe zu suchen. Die Geschichte Rehabims aber, die frühere wie die spätere, findet sich ja aufgezeichnet in der Geschichte des Propheten Semaja und Iddos, des Sers, nach Weise der Geschlechtsregister. Und die Kämpfe Rehabims und Jerobims dauerten die ganze Zeit hindurch. Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt Davids begraben. Und sein Sohn Abia ward König an seiner Stadt.